Dazu kommt ein intensiver wirtschaftlicher Aufbau in den neuen Ostgebieten. Er ergänzt die sorgsame Pflege unseres Außenhandels und reformierte Rohstofferzeugung, die unerhörte Steigerung unserer Produktion von Kriegsmaterialien und die Erweiterung unserer landwirtschaftlichen Erzeugungsschlacht. Das beweist auch die Geschichte, dass Kriege am Ende immer von Männern gewonnen werden. Das größte nationale Kapital, also das ein Volk besitzen kann, das ist ein Mann, der das Volk führt. Das ist dieses Mal bei uns wie noch niemals zuvor in der deutschen Geschichte der Fall. Gerade auf diesem Gebiet können wir uns mit unseren Gegnern, glaube ich, messen. Und darum vor allem ist das deutsche Volk in seiner Gesamtheit des Sieges gewiss. In dieser festen Sicherheit arbeiten und kämpfen wir für die Niederringung der Feinde, die uns überfallen haben und unser nationales Leben bedrohen. Für unseren Sieg und damit für die endgültige Befreiung des deutschen Volkes wird auch die diesjährige Leipziger Kriegsfrühjahrsmesse zum Einsatz gebracht, die ich hiermit für eröffnet erkläre.